NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais. Heute den 17. und vorletzten Abschnitt. Rabelais berühmter Roman enthält eine heitere Lebenslehre, die der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin auf die Formel »vom großen Lachen« gebracht hat. Bachtins Studie über Rabelais und seine Welt, 1940 abgeschlossen, aber erst 1965 publiziert, 1987 auch ins Deutsche übersetzt, ist wohl das bedeutendste Buch, das dem Gegenstand unserer Lesung gewidmet worden ist. Das mittelalterliche Lachen, das in Rabelais seinen Höhepunkt erreicht, wird von Bachtin so charakterisiert. Man begriff, dass sich hinter dem Lachen niemals Gewalt verbirgt, dass das Lachen keine Scheiterhaufen aufrichtet, dass Heuchelei und Betrug niemals lachen, sondern eine ernsthafte Maske anlegen. Das Lachen befreit nicht nur von der äußeren Zensur, sondern vor allem von dem großen inneren Zensor, von der Furcht vor dem Geheiligten, dem autoritären Verbot, dem Vergangenen, vor der Macht. Bachtins Analyse wird bestätigt, gerade durch die Schlusskapitel des zweiten Buches. Pantagruels Pariser Studentenabenteuer werden da jäh unterbrochen, als er von seinem Vater gerufen in den Krieg gegen die Dipsodia eingreifen muss. Mit seinen Genossen Panurg, Epistemon, Eusthenes und Karpalim schifft er sich ein, um den feindlichen Riesen im Kampf eine Lehre zu erteilen, die von König Anarches angeführt werden. Von diesem Krieg ist im folgenden Kapitel die Rede. Hören Sie wieder Helmut Kraus. Alsgemach war es Zeit, dass Pantagruel seine Stimme erhob. »Kinder, wir sind nun lang genug auf der Fressbank gelegen, aber man hat noch nie erlebt, dass Schnabelbrüder verlässliche Fechtgesellen waren. Uns taugt's nur im Schatten der Standarten, im Dampf der Rosse und beim Rasseln der Harnische.« Epistemon verbiss sein Lächeln nicht und sprach: »Uns taugt's besser im Schatten des Herdes, beim Dampf der Pasteten und beim Klirren der Gläser.« Dem hielt Panurg flugs entgegen: »Am besten taugt's uns im Schatten der Bettvorhänge, beim Busendampf und Hödelklappern.« Damit schnellst er in die Höhe, ließ einen Pfiff und einen Furz und juchzete voll Vergnügen: »Hoch lebe unser Pantagruel!« Wohlgefällig sah solches der Prinz und wollt's ihm nachtun. Aber durch den Knall, den er von sich gab, erbebte der Boden 9 Meilen in der Runde, und aus seiner Vermischung mit den Dünsten des Landes empfingen mehr als 53.000 kleine Zwergmännlein das Leben. Und aus dem Knurzer, so er hinterdrein schickte, ebenso viele Zwergweiblein. Lauter winzige, verhutzelte Wesen, wie man sie hin und wieder als Kuriositäten sieht. Selbige wachsen aber nimmer, es sei denn wie die Kuhschwänze, nämlich erdenwärts, oder wie die Limousiner Rüben in die Dicke. »Hei, Potzblitz«, verwunderte sich Panurg, »ich glaub schier, eure Fürze sind fruchtbar. Sackerlot, das sind drollige Männerkracher und Weiberseufzer. Wenn man die kopuliert, zeugen sie am End lauter Kuhfliegen.« Pantagruel gab sie denn auch ehemäßig zusammen, benahmste sie Pygmäen und wies ihnen eine benachbarte Insel als Wohnplatz an, allwo sie sich seither tüchtig vermehrt haben. Ihre ärgsten Feinde sind freilich die Störche und machen ihnen das Leben erschrecklich sauer. Immerhin halten sich die Knirpse von Mannsstumpen recht wacker und wehrhaft, denn sie sind gar hitzig von Geblüt, wovon der Grund ist, weil sie das Herz so nah am Kuttelwerk tragen. Kaput 28. Von des Pantagruel seltsamem Sieg über die Dipsodia. Nach diesem Zwischenspiel rief Pantagruel den Gefangenen und schickt ihn heimwärts. »Geh zu deinem König ins Lager, erzähl ihm, was du hier geschaut, und meld ihm, er möge sich in Bereitschaft setzen, mich morgen Mittag festlich zu bewirten. Denn in der Frühe landen meine Galeeren mit 1.800.000 Streitern und 7.000 Riesen vom höchsten Gebäu. Da werde ich ihm beweisen, dass es eine Vermessenheit war, mein Erbland einsacken zu wollen.« Er gab ihm noch eine Schachtel mit, darin war Euphorbium und Feuerpfeffer zu einem hitzigen Mus verkocht. Die solle er dem König aushändigen, und wenn jener nur eine Unze davon zu essen vermöcht, ohne Durst zu verspüren, dürfe er immerhin hoffen, Sieger im Kampfe zu bleiben. Unter Händeringen bat der Gefangene, Pantagruel möge in der Stunde des Gefechtes seiner schonen und ihm ein billig Lösegeld bedingen. Dies anlangend belehrt ihn Pantagruel, es sei nicht seine Art, die Menschen zu plündern und in Haft zu nehmen, sondern sie reich und frei zu machen. So zeuch denn hin im Frieden Gottes und vermeide alle schlechte Gesellschaft, auf dass es gut mit dir befahre. Als er fort war, kündete Pantagruel seinen Gefährten: »Kinder, ich hab vor dem Gefangenen ein Wörtlein fallen lassen, als erwarteten wir Verstärkung vom Meere her und wollten morgen zu Mittag einen Angriff ausführen. Daraufhin wird der Gegner sich heute Nacht vor dem neuen Zuzug verschanzen und in Ordnung bringen, aber mein Plan ist, ihn schon in der Stunde des ersten Schlafes zu überrumpeln.« Hiermit wollen wir Pantagruel samt seinen Jüngern verlassen und bei Anarchis und seinem Heerlager Umschau halten. Der Gefangene ging stehenden Fußes zum König und brachte ihm Botschaft, wie ein gewaltiger Riese, Pantagruel mit Namen, gelandet sei und alle 659 Ritter von der Vorhut besiegt und verglust habe, bloß er sei entkommen, diese Mär heimzutragen. Überdies solle er besagten Riesen auf morgen zum Mittagsmahl anmelden, denn um diese Zeit werde er sich unfehlbar einstellen. Damit überreichte er ihm die erwähnte Büchse mit dem Müslein. Wie der König aber nur einen Löffel voll davon geschluckt hatte, überkam ihn ein solches Gurgelsengen, dass ihm das Gaumenzäpflein abschmolz und die Zunge sich schälte. Und nichts verhalf ihm von dem unbändigen Brand als eine stetige Berieselung mit löschhafter Feuchtigkeit. Wenn er den Becher nur einen Augenblick von den Lippen rückte, lodert ihm der Mund voll Flammen, also dass man keinen Ausweg sah, man setzt ihm denn einen Trichter an und schüttete immer zu. Die Hauptleute, Paschas und Obristen wollten nicht glauben, dass die Spezerei so dursterregend sei und versuchten ein Pröblein davon, ging ihnen aber nicht anders als ihrem Fürsten. Es half also nichts, auch sie mussten eifrig zur Flasche greifen. Wie ein Lauffeuer flog überall hin das Gerücht von des Gefangenen Heimkehr und dem geplanten Angriff, auch von des Königs Zurüstungen und wie er sich mit seinen Hauptleuten dagegen wappnete, das heißt, wie sie zechten, dass ihnen die Zunge datterte. Diesem Vorbild folgte männiglich im ganzen Heer, bis das Gläserklirren, Anstoßen und Süffeln allenthalben im Lager umging, und pokulierten, bis sie voll wie die Schweine am Boden herumlagen. So, jetzt gehen wir wieder zu Pantagruel und schauen, was er für Vorbereitungen ins Werk setzt. Ehe er von den neu errichteten Siegestrophäen schied, hob er den Mastbaum aus dem Schiff, als wöge er nicht mehr denn eine Bohnenstange, und legte zuhöchst in den Lugkorb 237 Ohm Anjova Weißwein neben etlichen Fässlein Ruana. Das Rettungsboot voll Salz geladen hängt er an den Gürtel, so wie die Landsknechte ihre Brotbeutel tragen. Also rückt er leise mit seinen Gesellen aus. Wie sie dem feindlichen Lager nahe waren, bat Panurg: »Herr, wollet ihr uns ein Benefizium antun? Dann langt den Anjova Weißwein herunter, wir wollen ihn auf gut Bretanisch ausschöpfen.« Pantagruel war dem nicht abhold, und sie leerten die 237 Ohm schier bis auf den letzten Tropfen. Panurg fühlte sich noch knapp sein vielgeliebtes Vademecum, so nannt er seine Lederflasche, und ein paar dürftige Essigkolben mit dem Stümpflein, das sie übrig ließen. Als sie genugsam mit den Gläsern geläutet hatten, gab Panurg seinem Meister eine obskure Teufelsmixtur aus Antiblasenstein, Nephrokathartikon, Quittenschnitten und spanischen Fliegen und ähnlichen harntreibenden Materien zu schlucken. Dann schickte Pantagruel den Karpalim fort. »Lauf zu! Krabbel wie eine Ratte an der Mauer hinauf in die belagerte Stadt und treibt die Besatzung an, unverweilt einen kühnen Ausfall zu unternehmen. drauf kehr wieder um, nimm eine Fackel und steck die Lagerzelte der Feinde in Brand. Und dann brülle, was deine Lunge vermag, dass es ärger als Stentors Getös erschallt und renn wie der Wind davon. Ja, aber soll ich nicht den Gegnern die Kanonen vernageln? Fragte Karpadim. Nein, nein, sprach Pantagruel, es reicht, wenn du ihnen die Pulverfässer anzündest. Karpadim führte alles nach Vorschrift aus und drang unversehrt durch die Feinde, die in tiefer Trunkenheit schnarchten. Wie er aber den Feuerbrand in die Pulverfässer warf, wär er um ein Haar in Fetzen gerissen worden. Nur seiner unvergleichlichen Schnelligkeit dankt er's, dass er nicht wie ein Schwein verwurstelt ward. So aber flog er hurtig wie ein Bömblein von dannen. Außerhalb der Laufgräben schrie er, dass man hätte meinen können, alle Teufel seien ausgebrochen. Da wachten die Feinde endlich auf, aber es war ihnen so schwummerig und verworren zumut, wie bei der ersten Hahnenkrat nach einer heftigen Brautnacht. Inzwischen hatte Pantagruel das Salz aus seinem Rettungsboot rundum ausgesät, und weil alle im Schlaf das Maul aufsperrten, regnet es ihnen in den Schlund, dass sie sich fuchsmäßig würgen mussten. Da jammerten sie, »Oi, oi, Pantagruel, schürst uns den Brand der Kehl!« Mit eins trat den Prinzen ein unaufschiebbar Bedürfnis an, denn die panurgische Mixtur tat allgemach ihre Wirkung und ließ ein Brünnsal über das Blachfeld nieder, dass es auf 10 Meilen in der Runde einer Sintflut gleichkam, worin Mann und Maus gottsjämmerlich ersoffen. Als dies die Ausfalltruppen von der Stadt her sahen, jubelten sie. »Hoho, die Feinde sind all umgebracht, ihr Blut fließt in Strömen!« Es täuschte sie aber der glühe Widerschein von den Zelten her und das ungewisse Mondenlicht. Die anderen indes, mit Mühe erwacht, schauten den Brand des Lagers und auf der anderen Seite das hochgehende Harrengewoge und wussten nimmer, wo ihnen der Kopf stund. Kam auch manchem der Gedanke, dies sei der Weltenende und das jüngste Gericht, weil Flammen und meergleiche Salzflut sie also betreuten. Ach, wer jetzt die Gabe hätte, des Pantagruel-Kampf wieder die 300 Riesen abzuschildern. O ihr, meine Musen, teure Kalliope und holde Thalia, senke die Brunst eurer Begeisterung auf mich herab. Fachet meine Seele an. Denn dies ist die Eselsbrücke der zagen Gedanken, die schwanke Schale, die große Unsicherheit, solch eine Schlacht zu malen. Oh, dass ich jetzt einen Becher so köstlichen Weines zur Hand hätte, wie ihn nur je die Leser dieser wahrhaften Heldengeschichte lehren. Kaput 29. Der Riesenniederlage. Als die Riesen das ganze Lager überschwemmt sahen, luden sie ihren König Anarches auf die Schultern und trugen ihn vor die Umwallung. Wie Panurg ihrer gewahr wurde, wandt er sich an Pantagruel. »Herr, da nahet das Riesenvolk. Nun schwinget euren Mastbaum nach alter Fechterart. Jetzt wird sich's weisen, wer ein braver Manno ist. Wir lassen euch nicht im Stich. Ich murks euch sicherlich eine halbe Rotte säuberlich ab. Heia, brachte nicht der winzige David den Block von Goliath um? Also nehm ich's leicht mit einem Dutzend solcher Goliathe auf.« War doch der David an mir gemessen nur ein kleiner Hemdenschisser. Und schaut euch unseren starken Eusthenes an. Ist er nicht ein Bursche wie 4 Ochsen zusammen? Wenn der sich ins Zeug legt, hui, gute Nacht. Also drauf los mit Hieb und Stich. Pantagruel versetzte, ach, Courage hab ich für mehr als 50 Franken, aber selbst Herkules nahm's nie mit 2 zugleich auf. Ei, dass ihr mir in die Nase scheißt. Herkules? Habt ihr nicht mehr Kraft im hohlen Zahn und mehr Grütze im Steiß als Herkules in Leib und Seel zusammen? Potzakalott! Der Mensch gilt so hoch, als er sich einschätzt. Wie sie noch derlei Worte droschen, rückte Werwolf mit seinen Riesen heran. Als er bloß Pantagruel von gegenüber erblickte, schwoll ihm der Kamm mächtig, denn er verhoffte, das Männlein im Handumdrehen niederzuschlagen. Befahl drum seiner Wache, Bei Mahomet, wenn einer von euch, ihr Hundsfötter, einen Finger gegen die dort rührt, brech ich ihm die Knochen entzwei. Ich werd allein mit ihnen fertig. Euch genügt's, uns zuzugucken.« Also zogen sie sich dorthin zurück, wo die Weinkrüge standen. Samt seinen Gesellen folgt ihnen Panurk, der sich in einen Venuskranken verstellte. Mit verdrehtem Hals und verkrampften Fingern sprach er so heiser, als er nur konnte. »Potzwetter, Kameraden, wir sind gut Freund, wollen eins zusammen bechern, dabei sich unsere Herren die Schädel verbummern.« Den Riesen war's recht, huben also brüderlich zu zechen an, und Panurk erzählt ihnen allerhand schöne Geschichten von Turpin und vom heiligen Nikolaus, dazu die Fabel vom Storch. Inwährenddem schwang Werwolf seine klumpige Stahlkeule gegen Pantagruel. Sie wog über 9.700 Zentner 2 Vierling und war mit 13 spitzen Diamanten beschlagen, davon der kleinste so dick war als die große Glocke vom Liebfrauenmünster in Paris. Vielleicht um Nagels oder höchstens Ohrwaschelbreite schwächer, dass ich nicht lüg. Auch war sie gegen das Zersplittern gefeit und schlug alles in Stücke, worauf sie nur traf. Da Pantagruel ihn wieder sich anrücken sah, wandte er die Augen zum Himmel, empfahl sich dem Herrgott und gelobte, immer da und überall den rechten Glauben zu schützen und das reine Evangelium predigen zu lassen. Und siehe, eine Stimme ertönte von oben und sprach: »Hoc fac et vinces«, das heißt, »tue nach deinen Worten und du wirst obsiegen.« Schnaubend kam Werwolf näher, aber Pantagruel brüllte aus Leibeskräften: »Fahr hin, du Schurke!« und schüttet ihm aus dem Rettungsboot, das er am Gürtel trug, mehr als 18 Fässlein Salz ins Gesicht, dass er ihm Mund, Schlund, Nase und Augen verstopfte. Gewaltig erbost, holte Werwolf mit seiner Keule aus, aber Pantagruel wich flink einen Schritt zurück. Doch ward ihm noch das Schifflein von den Hüften gehauen und das Salz rieselte rings auf den Boden. Nunmehr versetzt unser Prinz dem Angreifer mit seinem Mastbaum einen wohlgezielten Stoß ob der Warze auf die Brust, dann linksüber zwischen Hals und Kragen, machte einen Ruck und kitzelte ihn so empfindlich am Hodenbeutel, dass der Mastkorb abriss und die 4 letzten Fässlein Wein in Trümmer barsten. Da ward Werwolf bange, er hätt ihm die Harnblase durchlocht, vermeinend, der Wein, der herabfloss, sei von seinem Jauchigen nass. Vollführte also einen Ausfall gegen Pantagruel, der mit Mühe dem Schlag entwich, indes die Keule 63 Klafter tief in den Boden fuhr und einen Felsen spaltete, aus dem ein Feuerstrahl aufschoss, 9.006 Tonnen im Umfang. Indem er seine Zeit damit verlor, das Gewaffen aus der Erde zu zerren, rannte Pantagruel gegen ihn, um ihm den Kopf herunterzuschlagen. Aber das Unglück wollte, dass er mit seinem Baum an die Keule stieß, die er gefeit war, und ihm die Wehr aus der Hand splinterte. Da stand er so verdutzt wie ein Glockengießer und rief: »Panurk, wo steckst du?« Als der das hörte, sprach er zu den Riesen: »Mein Gott, man muss die 2 Herren trennen, sonst tun sie sich was zuleide.« Aber die Riesen saßen so behaglich wie bei einem Hochzeitsschmaus. Und da Karpalim seinem Herrn beispringen wollte, hielt ihn einer der groben Gesellen gewaltsam zurück. »Bei Gulfarim, wenn du dich nur einen Schritt regst, steck ich dich wie ein Seifenzöpflein hinten in die Hosen. Hab ohne dies einen schweren Stuhlgang und kann nur wursteln, wenn ich mit den Zähnen dazu knarre.« Mittlerweile versetzte Pantagruel dem Werwolf einen gewaltigen Tritt in den Bauch, dass er erschlings zu Boden flog und die Beine in die Luft streckte. Daran packt ihn unser Junker und schleift ihn einen Morgen weit über Stock und Stein, dass ihm das Blut aus Mund und Nase schoss und er kläglich zu Mahomet schrie. Nun erhuben sich die Riesen und wollten ihm beispringen. Panurk aber vermahnte sie: »Liebe Herren, bleibt nur immer da! Mein Fürst, müsst ihr wissen, ist hirnverdreht und haut nach rechts und links, ohne umzugucken. Es könnt euch übel aufstoßen.« Die Riesen aber nahmen keine Vernunft an, da sie Pantagruel ohne Waffen sahen. Als sie auf ihn anstürmten, griff er den Werwolf bei den Beinen und fegte weithin unter die Horde, dass sie alle, von dem kyklopischen Amboss-Gewirk getroffen, niederstürzten, als wenn ein Steinmetz Blöcke zerbröselt. Panurk, Karpalim und Eusthenes säbelten ihnen geschäftig die Hälse ab und keiner entrann lebendigen Leibes. Pantagruel aber ragte und mähte gleich einem Schnitter das reife Korn, und seine Sichel war der Werwolf, dem bei so beschaffener Fechtermanier schließlich der Schädel zerplatzte, als Pantagruel mit ihm einen Giganten niederhieb, der Wurstwurxer hieß und in eitel Sandstein gepanzert war. Zum Unglück traf ein Splitter davon den Epistemon am Hals und riss den völlig entzwei. Die meisten anderen waren jedoch leichter gewappnet in Tuffstein und Schieferplatten. Sobald Pantagruel sah, dass alle vom Gegenpart geliefert waren, schleudert er des Werwolf Leichnam mit starkem Schwung wieder die Stadt. Da plumpst er wie ein Frosch mit flachem Bauch auf den Hauptplatz und zerquetschte im Aufschlagen einen brenzligen Kater, eine tropfige Katz, ein Furzvöglein und eine Sattelgans. Kaput 30. Wie Epistemon geheilt ward. Hernach zog sich Pantagruel zu den Weinschläuchen zurück und rief Panurk und die anderen, die auch alle heil und heiter auftauchten, bis auf Eusthenes, dem einer der Unholde das Gesicht von ungefähr verkritzelt hatte, und Epistemon, der ganz ausblieb. Darüber ward Pantagruel so tief traurig, dass er sich das Leben nehmen wollte, wär ihm nicht Panurk mit tröstenden Worten beigesprungen. »Lieber Herr, habt's nicht so eilig. Erst wollen wir, die Wahrheit zu ergründen, unter den Leichen Umschau halten.« Suchten also und fanden schließlich den Vermissten steif und still im Blach gefillt, das blutige Haupt zwischen den Armen. Da jammerte Eusthenes: »O schnöder Tod, du hast uns den edelsten der Freunde geraubt.« Schwärzeste Trauer umfing Pantagruel, und nur Panurk, der Allerweltsbursche, bewahrte die Fassung und sprach: »Kinder, flennt doch nicht so. Er ist ja noch ganz warm. Den stelle ich euch wieder her, gesund und lebig wie zuvor.« Rasch las er den Kopf auf und hielt ihn an den Hosenlatz, damit er sich nicht verkühle. Eusthenes und Karpalim trugen den Körper zum Ort ihres Gelages, nicht weil sie hofften, dass er wieder zu sich käme, sondern um ihm dem Prinzen zu zeigen. Panurk aber tröstete wiederum: »Wenn ich ihn nicht kurier, soll's mich meinen Kopf kosten. Lasst also eure Heulerei und legt mit Hand an.« Dann wusch er den Hals säuberlich mit weißem Wein, desgleichen das Haupt, und streute sorgsam doppelschissiges Pulver drauf, das er ständig in einem seiner Täschlein mit sich führte. Salbt es mit einem kuriosen Balsam und passte die zwei Stücke zusammen, Ader auf Ader, Nerv auf Nerv, Muskel auf Muskel, bis alles aufs Tüpflein klappte, damit der Wiedergeborene keiner von den Überzwerchen tropfen würde, die Panurgen in der Seele zuwider waren. Mit 15 oder 16 raschen Nadelstichen ward dem Auseinanderrutschen vorgebeugt und zu guter Letzt rundum das echte Lebenselixier sorglich eingerieben. Mit 1 begann Epistemon zu schnaufen, die Augen aufzuklappen, zu gähnen und zu niesen, worauf ein gediegener Hausmannsfurz ertönte. Da nickte Panurk: »Gottlob! Ein sicher Lebenszeichen«, träufelte ihm einen herben Weißwein ein und gab ihm eine verzuckerte Brotschnitte obendrauf. So ward Epistemon bald wieder heil und munter, doch verblieb ihm wohl an die 3 Wochen eine raue Heiserkeit nebst einem trockenen Husten, wogegen ihm nur ein ordentlicher Humpen helfen wollte. Schließlich hub er zu erzählen an und verkündete, er sei in der Höllen gewesen und habe vertraulichen Zwiespruch mit Luzifer geführt, auch allerhand Lustiges da unten und auf den elysäischen Gefilden erlebt. Er versicherte allen Ernstes, die Teufel seien ganz traktable Biedermänner und es tue ihm schier leid, dass Panurg ihn so früh wieder heraufgerufen habe, sondern auch wegen der Verdammten, deren Anblick ihm zu einem Heidenspaß verholfen habe. »Ei, wieso?« verwunderte sich Pantagruel. »Ach, die haben es gar so übel nicht, als ihr vermeint, nur ist ihre Lebensführung merkwürdig verändert. Da traf ich zum Exempel den großen Alexander als Altschuhflicker, der sich recht kümmerlich durchbrachte. Xerxes war Senfhändler, Romulus Salzsieder, Numa Nagelschmied, Cyrus Kuhtreiber, Cicero Ofenschürer, Achilles ein Schorfkrüppel, Ulysses Mäher, Hasdrubal Laternenanzünder, Hannibal gar Koch, Lancelot vom See gar Abdecker und Schinder. Alle Ritter von der Tafelrunde rudern auf dem Cocytus, Phlegeton, Styx, Acheron und Lethefluss die Herren Teufel spazieren. Für jede Überfahrt kriegen sie einen Nasenstüber und auf den Abend ein Stück Kleienbrot. Die 12 Paladine vom Frankenland lungern auch so herum und fristen ihr Leben mit Ohrfeigen, Backenstreichen, Maulschellen und Faustschlägen, die sie einstecken dürfen. Nero zog als Fiedler einher, und der Riese Fierabras war sein Knecht. Selbiger behandelte ihn aber schlecht und traktierte ihn mit trockenem Brot und saurem Wein, indes er sich's wohl behagen ließ. Julius Cäsar und Pompeius dienten als Schiffsteerer. Papst Julius bot Pastetenpfeil. Papst Alexander zog auf den Rattenfang und Sixtus war ein Kretzhautsalber. »Was, gibt's da unten auch Grindköpf?« unterbrach Pantagruel die Aufzählung. »Ei, freilich, meiner Lebtag sind mir nicht so viele vor Augen kommen. Wen diesseits die Lustzeug schont, den packt sie im Jenseits sicher.« Aber um fortzufahren. Gallianus legte Maulwurfschlingen, der heilige Vater Urban versuchte sich im Speckkrapsen. Calixtus balbierte der Weibsten Bauchschlitz, Melusine fuhrwerkte als Küchenbesen, Kleopatra ernährte sich als Zwiebelhöckerin, Helena kuppelte Dienstmägde, Semiramis lauste arme Lumpensammler, und so übt jeder und jede eine angemessene Hantierung aus. Ja, ja, die großen Herrschaften schwimmen drüben nicht im Fett. Sie puddeln sich durch ein elendes und schäbiges Tagwerk. Hingegen stolzieren die armen Philosophen und Gelahrten als gewichtige Personen umher. Ist ihnen hier übel genug ergangen? Diogenes zum Beispiel schritt gleich einem aufgeputzten Prälaten in weitem Purpurmantel mit einem Zepter in der Rechten seine Straße, zwiebelte den großen Alexander, weil er ihm die Stiefel nicht ordentlich geflickt hatte, und redete mit seinem Stock ein deutlich Wörtlein zu ihm. Der wackere Epiktet trug ein lustig fränkisch Gewand und behagte sich in einer schattigen Laube mit hübschen Frauenzimmern bei Tanz, Spiel und Bechersturz, gebrach ihm auch nimmer an Sonnentalern. Über dem Gitterwerk hing sein Wahlspruch aus. »So leben wir bei Tanz und Spiel, beim Roten und beim Gälen, tun sonst den ganzen Tag nicht viel, als unsere Taler zählen.« Kaum ward er meiner ansichtig, lud er mich schon höflichst zu sich ein, was ich gern annahm. Als wir wie zwei Pröpste beim Becher saßen, kam der gute Cyrus angetroddelt und sprach ihn in Mercurii-Namen um einen Kreuzer an, dass er sich ein paar Zwiebeln zur Abendsuppe kaufen könnte. »Nichts da, nichts da«, lachte jener, »ich geb keine Kreuzer her. Da, Tröpfel, hast einen Taler, er soll dir wohltun.« Cyrus war aus der Maßen froh, ein solch trefflich Geschäft gemacht zu haben. Aber die anderen Halunken von Königen, die dort unten hausen, der Alexander, der Darius und die weitere Sippschaft, fielen in der Nacht über ihn her und plünderten ihn aus. NDR Kultur